Anlässlich des 68. Gründungstages der TVRK schickte der erste Sekretär des ZKDAKP Kubas und Präsident des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba, Raúl Castro Ruz, am 9. September der Botschaft der TVRK in Kuba einen Blumenkorb.